Die Chefsekretärin war wasserstoffblond, üppig, mit großen Brüsten und einem kleinen Hintern. Die roten Muttermale in ihrem Gesicht malte sie sich schwarz. Ich folge dir durch einen langen, zedernholzgetäfelten Korridor, der mit den Fotos der verflossenen Staatspräsidenten geschmückt war. Felix trat in das dämmerig beleuchtete Büro des Staatssekretärs. Chayo verschwand. Die Tür schloss. Ich hatte Mühe, den Staatssekretär im Dunkel des fensterlosen Büros auszumachen. Die wenigen Lichtquellen schienen so angeordnet, dass der Besucher geblendet und der Staatssekretär, dessen Photophobie bekannt war, geschützt wurde. Endlich unterschied Felix das Blinken der dunklen Brille eines Kneifers, den nur der Staatssekretär zu tragen wagte. Es war nämlich das Erkennungszeichen des Schurken Nummer 1 aus Mexikos neuerer Geschichte, Victoriano Huerta. Aber der Staatssekretär hatte die Ausrede, lichtempfindlich zu sein. Ich bitte um Entschuldigung. Unpünktlichkeit bringt mich zur Raserei. Wir wissen, dass Sie sehr pünktlich sind, Diplom-Ingenieur Maldonado.